Internet, kein Handy und kein Elektrosmog. Kein Satellit, glaubt ihr wirklich, ihr könntet euch noch ändern? Dann glaubt lieber, nichts wird sich noch ändern. Egal was ihr tut, es ist zu spät. Dieser Planet wird mit Strahlung überzogen. Und die Wissenschaft hat die Menschheit angelogen. Denn sie können nichts unternehmen in voller Fahrt der Katastrophe. Ohne einen Ausweg entgegen. Nur indigene Völker hätten als einzige ein Recht auf unversehrtes Leben. Doch der moderne Mensch zerstört die Welt aus Luxusproblemen. Jeder will ein Auto, jeder will in den Urlaub, jeder braucht ein Handy. Ihr seid so verblendet, Sklaven einer Illusion. Doch der leise Tod lässt keine Verhandlung zu, egal was du auch denkst, was in deinem Leben zählt. Alles nicht richtig denkst du, sie würde dir erzählen, wenn morgen die Welt untergeht und du könntest das Ende mit eigenen Augen sehen, dann wäre es längst zu spät. Doch genau so lange wartet sie, damit keine Panik ausbricht. Du sollst arbeiten und funktionieren, nachdenken solltest du nicht. Mach dich bereit, dass du zu spät mitbekommst, was auf der Welt wirklich passiert. Es ist zu spät für die Menschheit umzukehren. Hochfrequente Strahlung, ein neuer Weg, diese Erde zu erwärmen. Emissionen spielen eine untergeordnete Rolle. Ihr zerstört euch selbst, ihr zerstört euch selbst. Ihr zerstört euch selbst und ich brauche nichts mehr tun. Ich schaue einfach zu. Ihr zerstört euch selbst, ihr zerstört euch selbst und ich brauche nichts mehr tun. Ich schaue einfach zu. Deine Zellen, sie mutieren, weil Strahlungen bewirken, dass sich Gewölbe erwärmt. Doch mal im Ernst, habt ihr immer noch nicht bemerkt, dass eure Erde lebt und ihr wie ein Virus seid. Die gesamte Menschheit wie eine Krankheit, die ihren Wirt befällt. Ihr habt Angst vor einer Pandemie, doch seid ihr Pandoras Box mit eurer Gier. Über alles wollt ihr herrschen, doch blind steuert ihr in euer Verderben. Ich werde die Anklageschrift den Heiligsten zu Füßen werfen. Eure Themen in eurer Musik interessieren mich kein Stück. Alles belanglos, kleingeistig und ohne eine Botschaft. Ich habe eine Botschaft zu verkünden seit dem Tag meiner Geburt. Denn ich lebe nur, um mit euch alle zu sterben. Früher dachten viele, dass sie das Ende der Welt sehen werden. Doch hatten sie nicht die Technologie, die wir heute haben. Der wahre Teufel ist der, der seine Umwelt verformt, bis alles leer und karg in Schutt und Asche brach liegt. Es ist zu spät für die Menschheit umzukehren. Hochfrequente Strahlung, ein neuer Weg, diese Erde zu erwärmen. Emissionen spielen eine untergeordnete Rolle. Ihr zerstört euch selbst.